Kapitel 52. Schätze im Himmel. Mehrere Male bringt Jesus materielle Schätze direkt mit Schätzen im Himmel in Verbindung. Ich möchte das anhand von einigen Bibelversen veranschaulichen, die ich für sich selbst sprechen lasse. Ich ermutige dich, sie langsam zu lesen und unter Gebet über sie nachzudenken. Versuche nicht, sie wegzuargumentieren. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen, Matthäus 6, 19 bis 20. Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast, und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach, Matthäus 19, 21. Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten, einen Schatz, der nicht vergeht, im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt, Lukas 12, 33. Mir ist bewusst, dass Jesus uns nicht alle dazu auffordert, unser gesamtes Hab und Gut zu verkaufen und all unser Geld wegzugeben. Dennoch dürfen wir nicht verpassen, dass es ganz offensichtlich eine Verbindung zwischen unserem Geben und unserer ewigen Belohnung im Himmel gibt. In Lukas 12 sehen wir, wie Jesus mit seinen Jüngern redet. Er sagt ihnen ganz klar, dass sie, wenn sie ihre materiellen Mittel zur Gabe von Almosen benutzen, was bedeutete, den Armen Geld zu geben, sie für das weggegebene Geld einen Schatz im Himmel erhalten werden. Ich habe die Geschichte einer Frau gehört, die einen sehr geistlichen Eindruck machte. Dennoch fiel es ihr schwer, großzügig zu sein. Eines Nachts hatte sie einen Traum. Sie träumte, dass sie starb und in den Himmel ging. Als Jesus sie im Himmel begrüßte, sagte er ihr, dass er ihr das Haus zeigen wollte, das er für sie gebaut hatte. So gingen sie gemeinsam durch den Himmel und kamen an einem sehr schönen Haus vorbei. Sie fragte Jesus, wem gehört dieses Haus? Jesus antwortete, es gehört Bruder Joe aus deiner Gemeinde. Sie dachte bei sich selbst, wenn Bruder Joe schon so ein schönes Haus hat, habe ich bestimmt einen Palast, denn ich war ja, als ich auf der Erde war, viel geistlicher als er. Sie gingen weiter und kamen an einem noch luxuriöseren Haus vorbei. Sie fragte Jesus wieder, wem es gehörte und er antwortete, Schwester Maria aus deiner Gemeinde. Jetzt war die Frau ganz aufgeregt und fragte sich, wie gewaltig wohl ihr Haus aussehen würde, da sie ja sehr viel geistlicher gewesen war als Schwester Maria. Als nächstes kamen sie an einer einfachen Holzhütte vorbei. Die Frau fragte Jesus, und wem gehört diese Hütte? Er antwortete, sie gehört dir. Die Frau wurde ärgerlich und dachte, das sei bestimmt ein Missverständnis. Sie erkündigte sich bei Jesus, wie kann es sein, dass Joe und Maria so wunderschöne Häuser haben und ich nur eine Holzhütte? Jesus antwortete, mit dem, was du in den Himmel geschickt hast, konnte ich nur diese Hütte bauen. Wo möchtest du deine Belohnung empfangen? Solange wir auf der Erde leben, müssen wir uns immer wieder entscheiden, wo wir unsere Belohnung erhalten wollen, auf der Erde oder im Himmel. Beides können wir nicht haben. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Christen diese klare Lehre in der Schrift nicht verstehen. Es steht so klar in der Bibel, dass wir uns entscheiden müssen, ob wir unsere Belohnung auf der Erde oder im Himmel erhalten wollen. Es macht für mich keinen Sinn, sich für eine Belohnung zu entscheiden, die 70 oder 80 Jahre lang anhält, wenn wir eine Belohnung haben können, die uns eine Ewigkeit lang begleitet.